die Rauchschwaden als Todesbanner der alles zerwüstenden, plündernden Horden ziehen über das Land. Rechtsverständnis der furchtbaren Wirklichkeit getriebener Menschen ziehen durch die Straßen. Der Oberschläger, der hier im brennenden Land geblieben ist, weil es seine Pflicht verlangt, der nicht weiß, ob es seiner Frau, seinen Kindern und seiner Mutter noch gelungen ist, im letzten Augenblick vor den roten Horden zu entkommen, der lässt kein Wort des Sterbers über seine Lippen kommen. Wenn man ihn fragt, wo ist deine Frau, wo sind deine Kinder, sagt er schlicht, ich weiß es nicht. Und in seinen Augen leuchtet das Wissen um die Forderung der Stunde, die keine Sentimentalität mehr kennt, die alles fordert, aber nichts verspricht als sie. Auch wenn wir sterben,